Fächer aus Tiefen aufgespielt. Ring begehret nach einem Tropfen Rubin, schade sich wölbend für die Wollust des Empfangs von Traube Pfirsich. Städten und allem Schmuck, den ich hier aufgebaut. Diese Kette errungen schwer, warum wählt ihr das eine aus? Vereint bleibe mir alles wie eine Garbe, die in meiner Seele ruht. Zurückgebt, ich befehle. Sprach ich gegen die Sitte in Demut bitter. Ihr wisst, in eurer Größe wisst ihr alles. Misslungenes Werk, tausendfach schöneres schaff ich, löse es von mir und lege es als ein Geschenk vor euren Thron. Ich hätte ihn ermordet, er hätte sterben müssen. Matt ausgesaugt, feucht wie Erde nach Gewicht. Warst du verirrt? Wir suchten uns zueinander. Du erkennst mich, wie ich dich. Woher der Flecken, der dich trägt, entstellt zarten kommt, um mich zu quälen.